war der erste Maskenball, den ich mitmachen sollte. Da ich keine Dame hinzuführen hatte, beschloss ich, erst spät hinzugehen und vorher noch im Gasthaus Stahlhelm zu essen. Meine einstigen Zuflucht, wo die enttäuschten Männer ihre Abende versaßen, ihren Wein sogen und Junggesellen spielten. Ich war in letzter Zeit nur mehr sehr selten dort gewesen, aber heute zog es mich ganz von selbst wieder dorthin. In jener bangfrohen Stimmung von Schicksal und Abschied, die mich zurzeit beherrschte, gewannen alle Stationen meines Lebens noch einmal den schmerzlich schönen Glanz des Vergangenen. Die alten klobigen Holzstühle, das bäuerische Glas, der Duft von Rauch und Wein, die vertrauten Gesichter der träumerisch hockenden Trinker, deren Bruder ich so lang gewesen bin. Ich aß und trank, aber danach war es noch immer zu früh, zum Ball zu gehen. Ich kam an einem Kino vorbei, fand einen Platz und war plötzlich mitten im Alten Testament. Die Geschichte von Moses und den Israeliten in Ägypten. Ein gewaltiges Aufgebot an Menschen, Pferden, Kamelen, Palästen, Pharaonenglanz und Judenmühsal im heißen Wüstensand. Ich sah, wie ein prachtvoller Theater Moses am langen Stab mit Wotan Schritten feurig und düster durch die Wüste wanderte. Sah das Rote Meer für den Propheten und sein furchtsames Volk auseinandergehen. Sah über den prächtigen, goldgeharnischten Pharao und all seinen Wagen und Mannen die Wasserberge zusammenschlagen. Was war aus den Wundern und Helden der heiligen Geschichten geworden, die doch über unsere Kindheit einst die erste dämmernde Ahnung von einer anderen Welt, von etwas Übermenschlichem gelegt hatten? Hier sitzt ein dankbares Publikum, verzehrt still seine mitgebrachten Brötchen und lässt sich das Ganze gegen Eintrittsgeld als hübsches kleines Einzelbild aus dem riesigen Ramsch- und Kulturausverkauf unserer Zeit vorspielen. Meine uneingestandene Scheu vor dem Maskenball war durch das Kinoerlebnis nicht kleiner geworden, sondern unangenehm angewachsen. Und ich musste mir geradezu einen Ruck geben, um nun endlich zu den Globussälen zu fahren. Es war spät und der Ball längst in vollem Gang, als ich dort eintraf. In allen Räumen des großen Gebäudes war Festbetrieb. In allen Sälen wurde getanzt. Alle Korridore und Treppen waren von Masken, Tanz, Musik, Gelächter überflutet. Alles war da, Künstler, Journalisten, Gelehrte, Geschäftsleute, dazu natürlich die ganze Lebewelt der Stadt. Ich begann, nach Hermine und Maria auszuspähen, begab mich auf die Suche, lief aber jedes Mal fehl oder hatte den Strom der Menge gegen mich. Um Mitternacht hatte ich noch immer niemand gefunden und obwohl ich nicht einmal getanzt hatte, war mir schon heiß und schwindelig. Es ist eben nichts für einen alten Mann wie mich, solche lärmigen Feste mitzumachen. Enttäuscht und böse spürte ich, wie wieder einmal der Steppenwolf hinter mir stand und die Zunge herausstreckte. Es war nichts los mit mir. Ich war hier am falschen Ort. Wie dumm das alles ist und wie angestrengt diese laute Fröhlichkeit und die ganze Tollerei. Um 1 Uhr stand ich an der Garderobe, um meinen Mantel zu holen. Was ist denn das? Meine Nummer, sie ist nicht mehr da. Ich habe sie doch den ganzen Abend über in der Tasche gespürt. Das hat noch gefehlt. Nummer verloren? Da, Kumpel, kannst meine haben. Ein kleiner rot und gelber Teufel neben mir steckte mir etwas zu und war auch schon wieder verschwunden. Als ich aber die runde Kartonmünze betrachtete, stand gar keine Nummer darauf, sondern ein Gekritzel in kleiner Schrift. Heute Nacht von 4 Uhr an magisches Theater. Nur für Verrückte. Eintritt kostet den Verstand, nicht für jedermann. Hermine ist in der Hölle. Ah, endlich. Wie eine Marionette, deren Draht dem Spieler einen Augenblick entglitten war und die nach kurzem steifen Tod wieder auflebt, tanzt und agiert, so lief ich jung und elektrisiert wieder in das Getümmel zurück, dem ich soeben müde, lustlos und alt entflohen war. Nun fühlte ich die Luft voll Zauber. wurde gewiegt und getragen von der Wärme, von all der brausenden Musik, vom Taumel der Farben, vom Duft der Frauenschultern, vom Rausch der Hunderte, vom Lachen. Eine spanische Tänzerin flog mir in die Arme. Tanz mit mir. Tanz mit mir. Tanz mit mir. Geht nicht, ich muss in die Hölle, aber einen Kuss von dir nehme ich gerne mit. Erst als ich sie küsste, erkannte ich Maria. Fest schloss ich sie in die Arme und nun tanzten wir auch schon, die Lippen noch aufeinander. Ich hätte gerne noch länger mit dir getanzt. Komm ein paar Schritte mit, Maria. Ich bin verliebt in deinen schönen, runden Arm. Lass ihn mir noch einen Augenblick. Aber Hermine hat mich gerufen. Sie ist in der Hölle. Ich dachte es mir. Leb wohl, Harry. Ich behalte dich lieb. Leb wohl, Maria.